die Menschheit selber ist diejenige, die erwartet wurde und die sich zu erinnern hat an all das Leidvolle und Ungelebte, weil eben das Glück nur an unsere Lebenszeit gebunden ist und wir damit nicht alles erreichen. Wir sind materiell an die Spanne Lebens gefesselt, an diesen Leid, der vergeht. Wäre unser Leid ewig oder gäbe es einen davon getrennten unsterblichen Geist, so wären wir nicht auf den Zufall des Gedenkens angewiesen. Das dritte Element, alles ist Sprache, das Denken des Geschehens als Sprache ist unlösbar mit den beiden anderen verbunden. Die Toten, die Spur der Toten, sprechen uns an, und zwar appellatorisch. Ihre Bitte, ihre Mahnung, vergesst uns nicht. An den toten Dingen, die die Lebensspur der einstmals Lebenden enthalten, ist dasjenige, das Menschliche, das sie zu uns sprechen. So, jetzt käme der zweite Teil mit dem Versuch, die Beziehung zu den Situationisten zu klären. Ich weiß nicht, ob die rauskommen, Pause, wie viel Uhr haben wir? Mir ist eine Raucherpause gewünscht, oder eine Redepause. Das ist gut, ja, ich bin ein Raucher. Achso, noch. Gut, wie ich angekündigt hatte, gibt es ja, und der Peter Christoph hatte im ersten Vortrag des letzten Halbjahres ausdrücklich darauf hingewiesen, offensichtlich Berührungen zwischen den sogenannten Situationisten in Frankreich, also vor allem den Schriften von Van Eyck und de Boer, und Benjamins, ohne dass bis jetzt historisch eine Quellenlage nachgewiesen worden wäre, dass de Boer wirklich Benjamin gelesen hätte. Es wurden bis 68 ganz wenig Schriften überliefert und Peter, ich weiß nicht, ob de Boer gut Deutsch konnte. War es nicht genug. Sieht man in der ersten autorisierten deutschen Übersetzung gestellt worden war, ist, dass es in drei Punkten zu Schnittmengen kommt, zwischen Benjamin auf der einen Seite und zwischen den Situationisten auf der anderen. Erste, was schon erwähnt wurde, ist bei beiden der heftige Willen, die abgetrennten Teilwissenschaften zu zerschlagen und zu einer einheitlichen Auffassung des ganzen gesellschaftlichen, ja zum Teil Naturlebens zu kommen. Das zweite ist vor allem bei de Boer in den Filmen, die er dann gedreht hat, eine ganz deutliche Vorstellung, dass Arbeit irgendwie aus der Fabrik heraustritt. Natürlich ist sie auch in der Fabrik, aber gerade wenn man die Bilder der Filme sieht, merkt man, wie im Grunde das Metro fahren, das auf der Straße sein, dass die Mietskaserne aufrechthalten, selber zu einer Gesamtarbeit wird, sodass der alte Begriff von Arbeit im Haus der Fabrik und draußen ist die Freizeit, dass das aufgehoben würde. Das dritte, oder ja, das ist eigentlich das dritte. Ich lese mal vor, wie die authentische Definition von Proletarier bei de Boer lautet, das müsste man dann mit Benjamin vergleichen. In ihrer Zeitschrift schreibt er, gemäß der zurzeit im Entwurf befindlichen Wirklichkeit kann man diejenigen als Proletarier betrachten, denen es ganz und gar unmöglich ist, die gesellschaftliche Raumzeit zu verändern, die die Gesellschaft ihnen zum Konsum zuteilt, auf den verschiedenen Stufen des erlaubten Überflusses und Aufstieges. Die Herrschenden sind diejenigen, die diese Raumzeit organisieren, beziehungsweise Spielraum genug für eine persönliche Wahl haben. Zum Beispiel auch wegen des wichtigen Fortbestandes anderer Formen des Privateigentums. Revolutionär ist die Bewegung, die die Organisation dieser Raumzeit radikal umgestaltet, sowie die Art und Weise, selbst von nun an über deren permanente Neugestaltung zu entscheiden, und nicht eine, die nur die Rechtsform des Eigentums oder die soziale Herkunft beherrschen und verändern würde. Heute schon konsumiert die größte Mehrheit die widerwärtige und trostlose gesellschaftliche Raumzeit, die von einer winzigen Minderheit produziert wird, wobei betont werden muss, dass diese Minderheit buchstäblich nichts anderes als diese Organisation produziert, während die Konsumtion der Raumzeit, in dem hier von uns gemeinten Sinn, die gesamte gewöhnliche Produktion umfasst, in der natürlich die Entfremdung des Konsums und des ganzen Lebens entsteht. Das Auffällige bei der Definition ist, das zwar kurz das Wort Produktion genannt wird, das aber gerade der klassische Begriff des Proletariers, der produziert, dessen Arbeit im Mehrwert abgeschöpft wird und so weiter, hier im Grund kaum noch auftaucht. Das müsste man also kritisch untersuchen, wie dieses Motiv bei Benjamin vorweggenommen wird.